Denk an unser Altersheim mit dem großen Gutsbetrieb und der Schule zur Umstellung arbeitsloser Industriearbeiter auf die Landwirtschaft. Das Säuglingsheim, das Kinderheim, das Ledigenheim, das Lehrlingsheim. Bei uns gibt's keine Fürsorgeerziehung mehr. Wir behalten unsere Kinder. Wir behalten sie und machen Menschen aus ihnen. Und die Badeanstalt, das Stadion, die neue Feuerwache. Und das Geld dafür habe ich Mark für Mark zusammengeschnurrt. Hunderttausende! Und das kracht alles zusammen, wenn ihr mich absägt. Dann kosten alle diese Sachen plötzlich wieder Geld. Werden verkleinert oder gar zugemacht. Dann kommen die Kinder wieder in die Anstalten der Provinz oder zu versoffenen Vätern, schludrigen Müttern, in Pflegestellen, die nur ans eigene Portemonnaie denken. Könnt ihr das verantworten, Genossen? Wenn man dich so reden hört, weiß man wieder, warum man dich so lange gehalten hat und deine Wippchen mit angesehen. Aber es hilft nichts, Karel, es ist alle. Es geht nichts mehr. Wahlen stehen vor der Tür. Ja. Bleibst du hier, verliert die Partei einen Haufen Prozente. Mindestens 50. Mindestens. Mensch, die Partei darf keine Stimme verlieren. Sie kämpft gegen Hitler und Thälmann. Hitler ist ein Klon, der früher oder später in der Klapsmühle landet. Aber Thälmann ist kein Klon. Die Kommune ist gefährlicher, als es die Nazis weißt sind. Weißt du eigentlich, wie unbeliebt du bei den Genossen bist? Du bist groß und stark. Du knöpfst dir den Einzelnen vor und redest ihm ein Loch in den Bauch. Und weil der Ja sagt, denkst du, er meint wirklich Ja. Und dann gehen sie weg und hinter deinem Rücken schreien sie Nein. Zehnmal Nein und nennen dich Mussolini. Mhm. Du bist tot, Gares. Du hast dich selber abgekillt. Wir wollen nur, dass du ohne Krach gehst. Also sei vernünftig, schreib um deine Entlassung. Ich will dir was sagen, Kofka. Ich war kürzlich mal wieder unterwegs, mir die Beine vertreten, Stück raus aufs Land. Und da bin ich mit den Bauern ins Gespräch gekommen. Die reden mit mir. Ich bin heute der Einzige, der die Stadt aus dem Boykott retten kann. Gnade Gott, Altholm, wenn der Boykott über den Winter geht. Gebt mir noch ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, dann will ich euch zeigen, was ich geschafft habe. Dann setzen wir uns wieder zusammen und wenn ihr dann noch wollt, dass ich gehe, gut, dann hau ich ab, ohne ein Wort. Seht ihr? Da habt ihr den ganzen Gares. Kungelt mit den Bauern, so solo, ganz für sich. Die Partei fragen, das hat der Gares doch nicht nötig. Ich sage dir, die Bauern gehen uns einen Dreck an. Der Boykott ist uns Piepe. Was geht das die Arbeiter an? Haben die Arbeiter Läden, in denen die Arbeiter einkaufen? Na also. Und dann wunderst du dich, wenn die Partei nicht mehr mit dir einverstanden ist? Du bist ein Arschloch, Kofka. Hat es in deinem Parteischädel noch nicht gedämmert, dass, wenn es den Bürgern dreckig geht, auch die Arbeiter nichts zu lachen haben? Machen wir Schluss. Das hat alles keinen Sinn. Du schreibst dein Abschiedsgesuch. Entlassung aus den städtischen Diensten sofort. Nein.